Vergleiche die Verhandlungen des Reichstags, dritte Wahlperiode 1924, Band 388, Seite 4609 und folgende. Am 5. Oktober 1934 reichte nun Herr Paul Rosenthal beim Landgericht Berlin eine Klage gegen mich ein, in der er beantragte, mich zu verurteilen, das Ausrufungszeichen hinter seinem Namen und den Sperrdruck des Namens Rosenthal zu entfernen. Als ich seinerzeit das die Freimaurerei belastende Material für die Schrift »Die Freimaurerei« vor Gericht zusammenstellte und die Schrift veröffentlichte, dachte ich wirklich nicht daran, dass ich einmal wegen eines Ausrufungszeichens prozessieren müsste. Herr Rosenthal legte Geburts- und Taufschein seiner Vorfahren vor und das Rasseamt bestätigte ihm seine arische Abkunft. Zu meinem Bedauern ist Herr Rosenthal im Prozess in keinem einzigen Termine erschienen. In den anderen Prozessen war die große Landesloge stets durch mehrere Hochgrad-Freimaurer vertreten. In Rassefragen verlasse ich mich immer gern auf meine persönlichen Wahrnehmungen und Eindrücke. Die Frage, ob nach den Bestimmungen des preußischen Rechtes hinter dem jüdischen Namen Rosenthal ein Ausrufungszeichen gesetzt werden kann, wenn der Träger des Namens arischer Abkunft ist, ist für den Kampf gegen die Freimaurerei nicht entscheidend. Man kann sehr wohl den Standpunkt vertreten, dass man berechtigt ist, auf einen jüdischen Namen hinzuweisen. Dem Träger eines jüdischen Namens ist es unbenommen, den Namen abzulegen, wenn er Arier ist. Ich habe das Ausrufungszeichen entfernt. Bei einer Durchführung des Prozesses hätte wohl auch ein Gutachten des Rasseamtes nicht genügt, sondern es wäre auch eine anthropologische Untersuchung und Begutachtung nötig gewesen. Viertens. Der Gründer der großen Landesloge, Johann Wilhelm Ellenberger, genannt von Zinnendorf. In dem Abschnitt Römisch 3d, das jüdische Blutmysterium im Grad der Auserwählten der großen Landesloge, habe ich den Gebrauch des Bluttrinkens im 9. Grade der Auserwählten der großen Landesloge geschildert. Ich teilte mit, dass der ehemalige Großmeister Müllendorf vor Gericht den Hergang dieses Brauchtums bestätigen musste. Der Abschnitt enthält den Satz: Der Aufzunehmende hat also das Blut des jüdischen Gründers des Ordens, des Juden Ellenberger, genannt von Zinnendorf, in sich aufgenommen. Die große Landesloge konnte gegen die Schilderung des Bluttrinkens und der Aufbewahrung des Blutes natürlich keine Einwendungen erheben. Sie erhob jedoch am 5. Oktober 1934 vor dem Landgericht Berlin gegen mich eine Klage, mit dem Antrag, mich zu verurteilen, die Behauptung, ihr Gründer Ellenberger Zinnendorf sei Jude gewesen, zu unterlassen. Das Landgericht Berlin hat durch Urteil vom 12. Dezember 1934 die Klage der großen Landesloge kostenfällig abgewiesen. In den Gründen des Urteils führte das Landgericht aus, die große Landesloge könne sich durch die Behauptung, ihr Gründer sei Jude gewesen, überhaupt nicht beleidigt fühlen. Das Landgericht sagt in den Gründen des Urteils unter anderem: Es ist gerichtsbekannt und wird auch von der Klägerin nicht bestritten, dass sie in ihrer Reihe Personen jüdischen Blutes aufgenommen hat und dass vor noch nicht langer Zeit einer ihrer höchsten Würdenträger, der Oberstleutnant Joachim, ein getaufter Jude gewesen ist. Wie viel Prozent der Mitglieder der Klägerin nicht Arier gewesen sind oder nicht, ist unerheblich, denn durch die Tatsache, dass die Klägerin Juden in ihre Reihen aufgenommen hat, bringt sie zum Ausdruck, dass sie vom rassischen Standpunkt aus gegen die Juden nichts einzuwenden hat. Sie kann es daher, wie bereits ausgeführt, nicht als Beleidigung empfinden, wenn die Behauptung aufgestellt wird, ihr Gründer sei Jude gewesen. Unerheblich ist die Behauptung der Klägerin, sie habe ungetaufte Juden niemals in ihre Reihen aufgenommen. Denn durch die Taufe eines Juden wird an seiner bluts- und rassemäßigen Zugehörigkeit zum Judentum nichts geändert. Gegen dieses Urteil hat die große Landesloge Berufung an das Kammergericht Berlin eingelegt. In eingehenden Darlegungen glaube ich dem Kammergericht den Nachweis erbracht zu haben, dass Ellenberger Zinnendorf, der das durch und durch jüdische Brauchtum der großen Landesloge eingeführt hat, nach seinem Aussehen und nach seinem ganzen Handeln unmöglich ein Arier gewesen sein kann. Der bekannte Rassenforscher Dr. Hans F. K. Günther hat in einem Gutachten bestätigt, dass das Aussehen des Ellenberger Zinnendorf auf jüdische Vorfahren schließen lässt und dass die seelischen Züge des Ellenberger Zinnendorf einer solchen Annahme nicht widersprechen. Ludendorffs Halbmonatsschrift Am heiligen Quell deutscher Kraft hat über diesen Prozess in Folge 14 vom 20. Oktober 1935 Folgendes berichtet. Aus der Abstammung des Ellenberger lässt sich seine Rasse nicht nachweisen, denn seine Herkunft steht bis jetzt überhaupt nicht einwandfrei fest. Nach mehreren Quellen hieß es gar nicht Ellenberger, sondern Ellermann und nahm den Namen des Oheims an, nicht etwa den Namen seines Großvaters mütterlicherseits, wie immer wieder behauptet wird. Die politischen Ziele dieses Mannes, der das durch und durch jüdische Ritual der großen Landesloge in Deutschland einführte, war jüdisch. Ebenso sein Aussehen und seine ganze Wesensart. In der Wesensart und in dem seelischen Wollen eines Menschen drückt sich seine Rasse aus. Wir lesen in freimaurerischen Schriften, dass Ellenberger Zinnendorf, der Militärarzt in der Armee Friedrichs des Großen war, im Nebenberuf einen Handel mit Wein und mit Lebensmitteln betrieb. Er spekulierte gemeinsam mit seinen Logenbrüdern in Geldgeschäften, so dass ihm vorgeworfen wurde, er habe aus der Loge eine Bank gemacht. Dass Ellenberger Zinnendorf es fertigbrachte, den großen deutschen Dichter Lessing mit dem Giftmord zu bedrohen, falls dieser sich der Zensur der Loge nicht unterwerfe, ist bekannt. Einige Tage nachdem Lessing in die Loge aufgenommen war, schrieb ihm Ellenberger am 19. Oktober 1771 im Anschluss an eine von Lessing beabsichtigte Veröffentlichung über die Freimaurerei, wenn er, Lessing, das widrige Schicksal des Sokrates, Tod durch Gift, vermeiden wolle, dürfe er den Zirkel nicht überschreiten, den ihm die Freimaurerei jedes Mal vorzeichnet. Lessing wurde also von Ellenberger für den Fall, dass er sich in seinen Veröffentlichungen der Zensur der Loge nicht unterwerfe, mit dem Giftmord bedroht. Wegen dieses ungeheuerlichen Briefes des Ellenberger verweise ich auf folgendes Schrifttum: Friedrich Kneißner, Geschichte der deutschen Freimaurerei 1912, Seite 108, Dr. Pinko, Macht und Einfluss der Freimaurer, Seite 99, Lenhoff, Internationales Freimaurerlexikon 1932, Seite 918, Heinrich Dünzer, Lessings Leben, 1882, Seite 489, Erich Schmidt, Lessing, Geschichte seines Lebens und seiner Schriften, 1892, Seite 588, Dr. M. Ludendorff, Der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller, Auflage vom Januar 1936, enthaltend eine Antwort an Professor Hecker in Weimar. Auch das Kammergericht Berlin hat die Klage der großen Landesloge gegen mich kostenpflichtig abgewiesen. Die Zeitschrift Am heiligen Quell deutscher Kraft berichtet in Folge 16 vom 20. November 1935 in dem Abschnitt Verfassung, Rechtsfragen und Deutschtum